Aber es gibt eben auch Frikative, die kann man über eine ganze Zeit artikulieren, sowas wie. Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben für euch wieder spannende Forschung aus dem Nordwesten dabei und werfen einen Blick auf die Menschen hinter der Forschung. Heute freuen wir uns auf Juliana Goschler, Professorin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an der Uni Oldenburg. Heute werden wir unter anderem darüber sprechen, wie sich Sprachen gegenseitig beeinflussen können und was es mit positivem bzw. negativem Transfer auf sich hat. Liebe Juliana, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Hallo. Wir fangen wie immer vorne an und fassen ein bisschen deine Vita zusammen. Du hast in Berlin Germanistik studiert, dann aber zum Thema Gehirnmetaphern, die populärwissenschaftliche Konzeptualisierung des Gehirns, promoviert. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe also Germanistik studiert, wie schon gesagt. Und ich bin im Laufe des Studiums auf ein Thema gestoßen, was mich besonders interessiert hat, was damals aber in der Germanistik eher ein Randthema war oder jedenfalls nicht sehr stark beforscht, nämlich das Thema Metaphern. Es gibt theoretische Ansätze, die ich sehr überzeugend finde, die zeigen, dass Metaphern nicht nur etwas sind, was irgendwie in kunstvoller Sprache oder poetischer Sprache vorkommen, sondern dass Metaphern eigentlich unsere Sprache durchdringen und dass sie auch nicht einfach nur ein Schmuck sind, sondern ein Mittel, abstrakte Dinge konkreter fassbar zu machen. Und das hat mich sehr interessiert. Und da kam mir die Idee zu diesem Thema, dass ich mir überlegt habe, wie werden denn eigentlich so schwierige wissenschaftliche Gegenstände metaphorisch beschrieben, damit man eben sie vielleicht besser erklären oder besser fassen kann. Und das Gehirn ist natürlich ein schwieriger wissenschaftlicher Gegenstand. Und wenn er beschrieben wird, dann wird er von sehr, sehr vielen Metaphern Gebrauch gemacht. Und das habe ich untersucht. Total spannend. Kannst du das direkt mal konkret machen? Was wäre so eine Metapher? Also es gibt natürlich die Metapher zum Beispiel des Computers. Also dass das Gehirn eine Art sehr komplexer oder Supercomputer ist, mit Verschaltung, Verdrahtung und so weiter, Input, Output. Und das zieht sich eigentlich eine ganze Weile durch den, also zumindest populärwissenschaftlichen Diskurs durch. Das ist ganz interessant, weil natürlich auch schon vor der Zeit, als es Computer gab, wurde das Gehirn schon erforscht. Und da gab es dann andere Metaphern. Und das waren aber auch eigentlich immer Metaphern, die Gebrauch gemacht haben von den modernsten Technologien. Also vor dem Computer war es eben eine Telefonschaltzentrale, die als Metapher, als technische Metapher für das Gehirn benutzt wurde, weil das sozusagen das modernste, komplexeste wahrscheinlich war, was man sich da vorstellen konnte, was passte. Es gibt aber auch viel basalere Metaphern. Also sehr viel sind einfach Raummetaphern, wo das Gehirn beschrieben wird als so eine Art Container, wo man Sachen reintut und wieder rausnehmen kann. Und dann versucht man, das ein bisschen komplexer zu machen und zu sagen, na gut, das ist ja nicht einfach nur wie so ein Eimer, wo alles durcheinander ist, sondern es hat ja eine Struktur. Und dann wird es eben zum Beispiel als komplexer Behälter beschrieben mit Ordnung, also zum Beispiel als Bibliothek. Und das sind so ja, sehr häufige Metaphern, von denen da Gebrauch gemacht wird. Zurück zu deiner Promotion. Da wollte ich noch mal einmal nachhaken. Da hört man ja oft in den Geisteswissenschaften, dass es sehr schwierig ist, eine Finanzierung zu bekommen für die Promotion. Wie war das damals bei dir? Hattest du eine Finanzierung? Beziehungsweise vielleicht andersrum gefragt, war es damals schon sehr schwer und ist es heute immer noch so? Ich hatte eine Finanzierung und ich kann nicht genau sagen, ob es schwer war, weil ich hatte gleich sofort Glück. Ich habe mich im Prinzip, kurz bevor mein Studium ganz vor dem Abschluss war, hatte ich diese Themenidee und damit habe ich mich auf ein Graduiertenkolleg beworben. Das Graduiertenkolleg Technisierung und Gesellschaft, was damals an der Uni Darmstadt angesiedelt war, weil ich fand, da passe ich doch ganz gut hin mit meinem Thema. Ich hatte das so sehr stark im Kopf mit diesen technischen Metaphern für das Gehirn und ich war da völlig unbefangen. Also ich hatte mich noch nie auf irgendwas beworben. Und dann habe ich dort meine Bewerbung hingeschickt, bin eingeladen worden und habe dann dieses Stipendium bekommen für 3 Jahre und musste überhaupt nichts anderes versuchen. Und insofern weiß ich nicht, ob es schwierig ist. Ich glaube, es ist immer möglich und es gehört aber auch immer ein bisschen Glück dazu. Vielleicht auch, dass man eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Es war eben, es traf sich so, dass dieses Graduiertenkolleg neu ausgeschrieben wurde, gerade als mein Studium beendet war. Hätte ich ein halbes Jahr später mein Studium beendet oder ein Jahr später, dann hätte es nicht mehr geklappt. Dann hätte ich irgendwas anderes suchen müssen. Also eine glückliche Fügung. Und du bist ja auch nach der Promotion weiter auf dem wissenschaftlichen Pfad geblieben und warst in Bremen und Hamburg tätig, bevor du dann 2013 auf die Juniorprofessur Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache berufen wurdest. Wir haben in dem Podcast schon 1 bis 2 Mal über das zweischneidige Schwert Juniorprofessur gesprochen und dass das sehr stressig sein kann. Noch dazu bist du in der Zeit auch Mutter geworden und hast den Dr. Mutti-Blog ins Leben gerufen, indem du über Erlebnisse aus deiner Elternzeit sprichst oder schreibst. Wie stressig hast du so diese Zeit erlebt? Die Elternzeit oder die Juniorprofessur? Das beides zusammen. Naja, ich habe die Juniorprofessur dann erst nach der Elternzeit angetreten. Tatsächlich war ich schon Mutter. Also ich bin tatsächlich das erste Mal schon Mutter geworden während des Studiums. Und deshalb hat mich das alles nicht so ganz unvorbereitet getroffen. Ja, die erste Zeit mit einem Säugling, ich glaube, die ist immer stressig. Das kann man gar nicht vermeiden. Ich habe es trotzdem genossen zu dieser Zeit, weil, wie du ja eben auch schon gesagt hast, ja, der wissenschaftliche Pfad, auf dem war ich dann schon eine ganze Weile. Also ich war eben in Darmstadt, in Bremen und in Hamburg und hatte mir vorgestellt, dass es doch vielleicht nochmal eine schöne Abwechslung sein könnte, nochmal in Elternzeit zu gehen. Habe das auch nicht bereut. Es kam ein bisschen unglücklich, weil der Ruf nach Oldenburg tatsächlich kam, als ich schwanger war. Das war vor allem unglücklich für Oldenburg, weil man möchte so eine Professur dann natürlich eigentlich schnell besetzen. Das Verfahren dauert aber sowieso sehr, sehr lange. Und wenn dann eine Person mitteilt, dass sie jetzt schwanger ist und dann erstmal in Mutterschutz und Elternzeit geht, dann heißt das natürlich noch längere Vakanz dieser Professur. Aber gut, man kann die Dinge manchmal nicht so planen. Die Juniorprofessur selber habe ich dann angetreten, als meine Tochter dann zuerst bei Tageseltern und dann in einer Kita gut untergebracht war. Und die Juniorprofessur, ja, stressig würde ich sagen, ist das auch. Und zweischneidig ist es in gewisser Weise auch. Ich finde es eigentlich einen sehr guten Weg zur Professur, weil die Juniorprofessur einem schon sehr stark die Möglichkeit gibt, diesen Job, diesen Professorenjob kennenzulernen. Unter relativ realistischen Bedingungen. Und das ist nicht der Fall, wenn man nur als wissenschaftliche Mitarbeiterin immer gearbeitet hat. Das habe ich daran gemerkt, dass man als wissenschaftliche Mitarbeiterin zwar in die Forschung und die Lehre eingebunden ist, aber sich zum Beispiel aus Verwaltungsdingen sehr, sehr stark heraushalten kann. Man kann sich einbringen, muss aber nicht. Und zumindest in Oldenburg ist es so, wenn man da eine Juniorprofessur antritt, dann wird man von Anfang an in die Verwaltung mit einbezogen. Man gilt auch tatsächlich als Professorin, also man kriegt da nicht so einen großen Sonderstatus mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und da musste ich dann sehr, sehr schnell lernen, ja, wie das ist, einen Studiengang zu leiten und dafür verantwortlich zu sein. Und das war in gewisser Weise stressig, aber ich habe auch wirklich viel gelernt und das hätte ich nicht außerhalb einer Juniorprofessur. Hat sich dein Alltag dann nochmal verändert, als du 2017 dann auf die Vollprofessur übergegangen bist? Eigentlich nicht sehr. Also ich bin ja schon vorher nach Oldenburg gependelt, weil der Rest der Familie eben in Berlin wohnt und das hat sich nicht geändert. Das ist ja das Wesentliche, was den Alltag ein bisschen stressig macht. Und der Wechsel auf die Vollprofessur geht ja einher mit höherem Lehrdeputat. Das war aber für mich eigentlich auch kein so krasser Einschnitt, weil ich schon vorher öfter über Deputat unterrichtet hatte, weil wir einfach in diesem Bereich zu der Zeit sehr, sehr schlecht aufgestellt waren. Also es ist uns sehr schwer gefallen, ein vollständiges Lehrprogramm für diesen Studiengang immer bereitzustellen. Und da habe ich dann öfter einfach ein paar Stunden mehr unterrichtet, sodass auch da der Übergang eigentlich nicht so krass war. Also ich muss sagen, ich habe den Übergang in diese Vollprofessur vor allem als Erleichterung empfunden, weil in dem Moment natürlich diese Angst, die man den ganzen Karriereweg mit sich schleppt, dass das irgendwann alles zu Ende ist und man eben keine Lebenszeitstelle bekommt, das war dann mit einem Schlag weg. Und das fand ich sehr angenehm. Ja, da können wir dir als Wissenschaftler nur recht geben und wollen natürlich gleich tiefer in deine Forschung eintauchen. Bevor wir das aber tun, wollen wir natürlich auch von dir wissen, auf all diesen Wegen, was war denn dein größter Fail? Ich habe danach gedacht über diese ganzen Missgeschicke, die einem so typischerweise passieren können im Wissenschaftlerinnenalltag, also auf einen Vortrag gefahren und den Vortrag vergessen oder sowas in der Art. Das Problem ist, das passiert mir deshalb nicht, weil ich ziemlich zwanghaft solche Eventualitäten immer vorher durchspiele. Und deshalb passiert mir nicht viel, aber einmal ist mir trotzdem was passiert, denn man kann auch nicht alles immer doppelt dabei haben. Und ich bin auf eine Konferenz mal gefahren und da ist am ersten Abend im Hotel völlig undramatisch meine Brille ungefähr 50 Zentimeter auf den Teppich gefallen. Also man würde jetzt denken, nicht schlimm. Ja. Das war mal eine Brille mit Glasgläsern und das war so extrem verdichtetes, dünnes Glas. Auf jeden Fall hatte ich es geschafft, dass diese Brille, dass beide Gläser völlig zersplittert waren, beide. Völlig unbrauchbar. Mhm. Und das war dann ein bisschen schwierig. Und ich hatte eben keine zweite Brille dabei, nur noch eine Sonnenbrille, die auch meine Stärke hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich die ganze Konferenz mit Sonnenbrille in den Vorträgen saß. Das fanden die Leute ein bisschen erstaunlich. Also es war auch im Herbst. ein bisschen auffällig in diesen schummrigen Seminarräumen mit der Sonnenbrille. Also da ist es doch mal passiert und tatsächlich muss man sagen, die Konferenz lief ab da nicht mehr so gut, weil ich dann immer versucht habe, zwischendurch irgendwie zu einem Optiker zu kommen und da vielleicht noch eine Reparatur hinzubekommen. Es hat alles nicht geklappt, es blieb dann bei der Sonnenbrille. Ja, und dann haben alle auf der Konferenz gedacht, du seist verkatert. Ja, also ich wurde direkt auch angesprochen. Gesagt, was soll das? Soll das cool sein? Oder was? Ich sagte, nein, ich sehe einfach nichts. Ich bin wirklich sehr kurzsichtig. Und wenn ich dann lesen will, was vorne da bei den Präsentationen beschrieben steht, dann bin ich darauf angewiesen. Ja, also es war dann lustiger Gesprächsstoff immerhin. Das nehmen wir doch, akzeptieren wir doch hier als Fail, das nehmen wir doch mit als schönen Fail. Aber als Brillenträger fühle ich mit dir. So, hoffentlich fühlst du jetzt auch mit uns, wenn wir uns sehr, sehr schwer tun, dein Fachwort des Tages zu erraten. Was hast du uns da heute mitgebracht? Ich habe gar nicht so was Schweres mitgebracht. Ich wollte nett sein. Und das baut jetzt Druck auf, dass wir das kriegen müssen. Ne? Ja. Aber hau raus. Ein schönes Fachwort, was vielleicht auch so ein bisschen politische Dimension hat, ist monolingualer Habitus. Das ist tatsächlich in unserem Bereich ein wichtiges Konzept. Und ihr könnt ja mal überlegen, was das sein könnte. Ja, monolingual ist natürlich einsprachig. Und Habitus ist die Haltung oder vielleicht auch Einstellung so ein bisschen. Also was könnte eine einsprachige Haltung sein? So, dass ich alles auf meiner Muttersprache erstmal denke und darüber hinaus vielleicht Konzepte oder andere Strukturen, vielleicht auch grammatische Strukturen, die es in anderen Sprachen gibt, nicht so richtig akzeptieren kann. Das ist mein Tipp. Da gehe ich, ja, da bist du auf jeden Fall schon nah dran. Ich nehme jetzt mal Habitus mit als Gewohnheit und sage mal, das ist die Gewohnheit, selbst wenn man eine andere Sprache spricht, alles genauso umzusetzen, wie man es in seiner Primärsprache tun würde, als würde ich halt nur eine Sprache mit einem Set von grammatischen Regeln haben und das auf alles anwenden. Oh, das ist gut. Ja, I think I spider und so. Mhm. Zwei gute Ideen. Die Übersetzung war schon mal sehr gut. Ihr habt es aber beide nicht ganz getroffen. Monolingualer Habitus, das benutzen wir eigentlich, um eine Haltung gegenüber Mehrsprachigkeit zu beschreiben. Und die ist in Deutschland immer noch sehr, sehr verbreitet, also insbesondere zum Beispiel an Schulen. Es bezeichnet eigentlich die Annahme, dass Einsprachigkeit, also einsprachige Menschen, und zwar möglichst deutsch einsprachige Menschen, die Normalität sind, an der alles andere gemessen werden muss. Und damit wird Mehrsprachigkeit häufig gar nicht als etwas Positives, als eine zusätzliche Fähigkeit gesehen, sondern eher als Problem. Insbesondere, wenn die Mehrsprachigkeit migrationsbedingt ist, dann wird gerne angenommen, dass das grundsätzlich schon mal ein Problem darstellt. Und es wird sozusagen an der monolingualen Normalität, die ja eigentlich gar keine ist, gemessen. Denn ja, auch die Idee, dass eine einsprachige Gesellschaft eigentlich normal ist, entspricht eigentlich auch gar nicht den Tatsachen. Wenn man sich viele Regionen der Welt anguckt, dann ist es eigentlich eher die Ausnahme, dass man zum Beispiel einen Nationalstaat mit nur einer Sprache hat, die dann alle Leute dort sprechen und keine weiteren Sprachen auch in ihrem Alltag benutzen. Jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, es ist politisch angehaucht. Da hätten wir vielleicht besser drüber nachdenken sollen. Und ja, selbst wenn wir regional hier bei uns gucken, ist ja auch Plattdeutsch eine eigene Sprache. Und ich glaube, wir haben da draußen viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihre Großeltern nur auf Plattdeutsch reden hören. Aber da kommen wir jetzt gerade, wo du monolinguistisch angesprochen hast, gleich mal in deine Forschung rein. Und erzähl uns doch mal, was ist der Unterschied zwischen einer Fremd- und einer Zweitsprache? Ja, da gab es mal eine schöne Definition, die da lautete, eine Zweitsprache wird in der zielsprachlichen Umgebung erworben. Also zum Beispiel, wenn man in ein Land geht und dann dort die Landessprache erlernt, und eine Fremdsprache außerhalb dieser zielsprachlichen Umgebung. Also typischerweise so im Schulunterricht, wenn Kinder hier in Deutschland zum Beispiel Englisch als Fremdsprache lernen. Das ist auch immer noch die mehr oder weniger gültige Definition. Das Problem ist natürlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, dass das die ganze Komplexität verschiedenster Sprachlernsituationen wirklich nicht sehr gut abbilden kann. Denn wir haben zwar prototypisch vielleicht Kinder, die ja schon im Kindesalter ganz ungesteuert, wie wir sagen, also ohne Unterricht, Deutsch als zweite Sprache erlernen, weil sie eben hier aufwachsen. Und es gibt natürlich im Ausland Deutsch als Fremdsprache, dass Leute dann zum Beispiel im Schulunterricht oder in Deutschkursen erlernen. Aber wir haben auch alle möglichen Situationen dazwischen. Wir haben Leute, die nicht ständig hier in diesem Land oder in der deutschsprachigen Umgebung sich aufhalten. Wir haben Erwachsene, die nach Deutschland kommen und das Deutsche erlernen ohne Steuerung, also ohne Unterricht, ohne gezielten Unterricht oder nur teilweise durch Unterricht und teilweise einfach durch die sprachliche Umgebung. Wir haben aber auch Kinder, die es eher in fremdsprachlichen Kontext erwerben können. Und insofern ist das ja eine sehr grobe Unterscheidung. Die muss man sich eher vorstellen, dass es so zwei prototypische Spracherwerbssituationen gibt und aber dann ganz, ganz viel dazwischen. Du beschäftigst dich ja auch nicht mit den Menschen, die jetzt Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lernen, sondern die, die es später lehren sollen. Das heißt, du sensibilisierst die Lehrkräfte, bildest die aus. Und warum ist es eigentlich sonst noch wichtig, sich damit zu beschäftigen? Wie beeinflussen sich da die Sprachen gegenseitig? Es stimmt, ich bilde sozusagen auch zukünftige DAF- oder DATS-Lehrkräfte aus. Die haben natürlich diesen Berufswunsch, aber ich glaube, du spielst vielleicht auch noch auf was anderes an. Es ist nämlich, also Stichwort Sensibilisierung, auch nicht ganz unwichtig, Lehrkräfte überhaupt dafür zu sensibilisieren, dass sie in ihrem schulischen Alltag mit mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen werden. Auf was muss ich denn besonders achten als Lehrkraft, wenn ich jetzt auch nicht unbedingt eine Sprache mit studiert habe? Was erwartet mich denn dann zusätzlich, außer dass sie mich vielleicht nicht gut verstehen? Naja, das ist eigentlich schon der wichtige Punkt. Was Lehrkräfte immer mitbedenken sollten, ist, dass egal, was sie tun im Unterricht und welches Fach sie unterrichten, die Vermittlung eigentlich immer sprachlich erfolgt. Selbst die Fächer, wo viel gezeigt wird und praktisch gemacht wird, da werden Sachen erklärt, mündlich, werden Leistungen überprüft, häufig über Sprache, also über sprachliche Äußerungen der Schülerinnen. Und das heißt, jeder Unterricht, jedes fachliche Lernen hat auch immer eine sprachliche Dimension. In einigen Fächern ist das natürlich noch extremer. Also wenn man eben ein Fach wie Geschichte unterrichtet, dann ist das ganz wichtig, dass man eben auch diese besondere Art zu sprechen, die Historiker und Historikerinnen an den Tag legen oder die man findet in Texten, zum Beispiel in Schulbüchern, dass man die auch verstehen kann und zu einem gewissen Maße auch reproduzieren kann. Und das ist eigentlich die zentrale Message für Lehrkräfte, dass man das mitbedenken muss, immer in seinem Unterricht, dass man sagt, alles, was ich hier fachlich vermittle, hat auch eine sprachliche Dimension. Und Schwierigkeiten können nicht nur beim fachlichen Verstehen auftreten, sondern auch im sprachlichen Bereich. Und dann kann man gar kein Universalrezept für alle Fächer jetzt vermitteln, sondern es geht erstmal darum, dass man das anerkennen muss. Und dann gibt es fachspezifisch besondere Schwierigkeiten. Ja, wenn man sich ein Geschichtslehrbuch anguckt, dann treten da andere sprachliche, mögliche sprachliche Schwierigkeiten auf als in einem Physiklehrbuch. Und die zu erkennen und vielleicht zu antizipieren, was Schülerinnen vielleicht nicht verstehen könnten und auch falsch verstehen könnten, das ist ein ganz wichtiger Teil des Lehrens. Also arbeitet ihr auch viel mit allen anderen Fachdidaktiken zusammen, weil es jeweils auf den Spezialfall ankommt? Ja, genau. Also wir haben in Oldenburg ganz gute Vernetzung zwischen den FachdidaktikerInnen und dem Bereich Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Da ist es eigentlich mal ganz schön, dass die Uni Oldenburg nicht riesengroß ist, sondern eher eine kleine Uni, weil es etwas leichter fällt, den Kontakt über die Fächer herzustellen und auch zu halten. Und das funktioniert in Oldenburg ganz gut. Es gibt einige Fachdidaktiken, die haben von Anfang an sehr begeistert bei diesem Thema mitgewirkt. Also zum Beispiel die Informatikdidaktik war von Anfang an dabei, als ich versucht habe, dieses Thema so ein bisschen auf die Tagesordnung zu bringen. Aber ich habe inzwischen auch zum Beispiel mit der Chemiedidaktik zusammengearbeitet und ich habe mit einem anderen Kollegen ein Sammelband rausgegeben, wo wir versucht haben, die verschiedenen Fachdidaktiken zu versammeln und deren Perspektive auf dieses Thema. Und ja, das ist eigentlich ein ganz lebendiger Austausch, den wir da haben. Jetzt kommt es natürlich nicht nur auf die entsprechende Fachdidaktik an und auf das Fach und die spezifischen Dinge, die man da beachten muss, sondern logischerweise natürlich auch auf die Sprachen, um die es da geht. Und konkret hast du dir das ja mal angeguckt in einem jetzt mittlerweile schon abgeschlossenen Projekt, wenn ich das richtig sehe, wo es um genau das ging bei Türkisch und Deutsch. Kannst du da einmal kurz zusammenfassen, was ihr euch da genau angeschaut habt und was euer Fazit danach war? Ja, in dem Projekt ging es um sogenannten Transfer. Also was eigentlich passiert, wenn Menschen mehrere Sprachen sprechen, lernen oder beherrschen, inwieweit sich diese Sprachkenntnisse über die Sprachen hinweg beeinflussen. Das ist eigentlich ein sehr altes Thema in der Zweit- und Fremdspracherwerbsforschung, weil man natürlich schon früh beobachtet hat, dass die Erstsprache einen klaren Einfluss darauf haben kann, wie der Erwerb von weiteren Sprachen verläuft. Dann gibt es aber natürlich auch andere Bereiche, wo dieser Transfer, also diese Übertragung von Eigenschaften der Erstsprache auf eine weitere Sprache passieren kann, wo das stattfinden kann, zum Beispiel im Bereich der Grammatik. Und da ist es dann nicht unbedingt immer ganz leicht zu erkennen, welche Erstsprache da vielleicht gerade einen Einfluss ausübt oder ob es überhaupt ein Einfluss der Erstsprache ist oder vielleicht nur die Besonderheit, dass man, wenn man eine Fremdsprache lernt oder eine Zweitsprache zum Beispiel, noch nicht so ein großes Vokabular hat und sich dann mal behilft mit anderen Tricks, um sich auszudrücken. Das ist ein bisschen schwieriger. Und das haben wir uns angeguckt. Also inwiefern auch grammatische Strukturen sich untereinander beeinflussen. Auch das kein ganz neues Thema, aber wir haben uns angeguckt für das Türkische und das Deutsche, und zwar im Bereich Bewegungsereignisse. Und es gibt so zwei wesentliche Typen von Sprachen. Die einen beschreiben Bewegungsereignisse typischerweise so, dass sie zum Beispiel die Bewegungsrichtung eines Körpers schon im Verb ausdrücken. Also zum Beispiel das Französische ist so eine Sprache, wer das spricht, kann jetzt mal dran denken, wie man das sagt, wenn irgendjemand zum Beispiel in ein Haus reingeht. Das passiert anders als im Deutschen. Im Deutschen benutzen wir zum Beispiel das Wort gehen und dann müssen wir die Richtung nochmal extra kodieren, indem wir eben sagen, reingehen in das Haus oder sowas, rein. Und ja, die Sprachen der Welt teilen sich da so ganz grob in zwei Typen auf und das Deutsche und das Türkische unterscheiden sich da fundamental. Das Türkische funktioniert eher wie das Französische, also da gibt es viele Verben, die eine Bewegungsrichtung ausdrücken und das Deutsche genau nicht. Also wir haben sehr wenig Verben, wo klar aus dem Verbstamm hervorgeht, in welche Richtung die Bewegung stattfindet. Dafür haben wir sogenannte Verbpartikeln und sagen dann sowas wie das Auto fuhr in den Tunnel rein und er kam aus dem Haus raus und so weiter. Und wir wollten nun gucken, ob Menschen, die Deutsch und Türkisch sprechen, also Bilinguale, ob sich da das Deutsche vielleicht irgendwie an das Türkische annähert oder vielleicht auch das Türkische an das Deutsche. Und das ist tatsächlich das, was wir gefunden haben. Also das ist ein Fall bei Deutsch-Türkisch-Sprechern in Deutschland, dass sie eher dazu neigen, das deutsche Muster dieser Bewegungsbeschreibung auf das Türkische auch zu übertragen, als umgekehrt. Obwohl Türkisch ihre Erstsprache ist, also sie haben sie zuerst gelernt, ist es bei vielen Deutsch-Türkisch-Sprecherinnen so, dass sie das Deutsch die dominante Sprache in ihrem Alltag ist. Und deshalb passiert auch genau das, sie übertragen vom Deutschen aufs Türkische. Und wenn sie dann Türkisch sprechen, dann verhalten sie sich tatsächlich in der Tendenz ein bisschen anders als Türkischsprecherin in der Türkei. Und das ist auch ganz interessant, das wird ihnen dann tatsächlich auch oft vorgeworfen. Das ist so ein Problem dieser Mehrsprachigen, dass dann eben die Türkischsprecherinnen und Sprecher in der Türkei sagen, das ist gar kein richtiges Türkisch mehr, was ihr sprecht. Und dann haben wir sozusagen einen Fall von Sprachkontakt, wo sich tatsächlich so eine Art neue Varietät, also eine neue, wie ein neuer Dialekt quasi ausformt, nämlich Türkisch, was in Deutschland gesprochen wird und was sich dann so langsam entfernt von dem Türkisch in der Türkei. Jetzt hattest du vorhin schon mal einen Akzent erwähnt und die Korrelation, wie man etwas ausspricht und dass man dann halt im Türkischen vielleicht nicht mehr so ganz türkisch klingt, sondern eher deutsch, als korreliert ja auch mit dem Alter. Die Akzente, die bleiben drin, denn man hat diese Muskelbewegung trainiert. Also wenn ich in Italien aufwachse oder in Spanien, dann kann ich dieses R, was ein Deutscher nie richtig machen kann, weil wir halt R machen oder auch das Sch oder Ch. Und diese Unterschiede kann man ja beschreiben und erklären, aber das umzusetzen ist dann ja, wenn man es einfach nicht gelernt hat, relativ schwierig und noch schwieriger wird es ja dann bei Vokalen. In der Tat ist das besonders hartnäckig, denn es ist sehr schwer, dem bewusst beizukommen. Es sind tatsächlich so Art Motor-Patterns, die man da gelernt hat und die sind uns kaum bewusst zugänglich. Also wie genau wir unsere Zunge bewegen beim Sprechen, wenn wir selber mal versuchen, das bewusst zu machen, also bestimmte Laute zu bilden und dann selber zu beobachten, was macht denn meine Zunge jetzt, wo befindet die sich, wie habe ich die gewölbt und so weiter. Das ist schon relativ schwierig. Bei Konsonanten ist es etwas einfacher, weil Konsonanten sich ja dadurch auszeichnen, dass der Luftstrom, also wir bilden ja Laute, indem wir Luft aus dem Mund- und Nasenraum oder Mund- oder Nasenraum ausströmen lassen, dass wir diesen Luftstrom behindern. Und bei Konsonanten ist es so, dass es ganz klar an einer Stelle passiert und auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, also es gibt Konsonanten, da wird der Luftstrom ganz gestoppt und dann plötzlich wird er sozusagen wieder losgelassen. Das sind dann sogenannte Plosive. Aber es gibt eben auch Frikative, die kann man über eine ganze Zeit artikulieren, sowas wie solange man Luft hat, kann man dieses in einem Strom artikulieren. Bei Plosiven geht das nicht, das ist nur ein Moment. P wäre so ein Plosiv. P. Das kann man nicht dauerhaft machen, weil es eben diese einmalige Loslassen des Luftstroms ist. Und bei den Konsonanten kann man aber sehr genau bestimmen, was Zunge, Lippen und so weiter tun müssen, um diesen Laut zu produzieren. Es gibt dann immer noch Unterschiede zwischen den Sprachen, aber das ist etwas einfacher zu beschreiben. Bei den Vokalen ist es so, dass der Luftstrom ja nie richtig gestoppt wird. Deshalb kann man ja jeden Vokal auch dauerhaft artikulieren. Ah, eben solange man Luft hat. Vokale unterscheiden sich nur dadurch, wie stark man den Mund öffnet und an welcher Stelle die höchste Stelle der Zunge ist. Und das ist klar, das ist was Kontinuierliches. Also man kann den Mund mehr oder weniger weit aufmachen, aber da gibt es keinen klar bezeichneten Punkt. Genauso kann der höchste Punkt der Zunge etwas weiter vorne, etwas weiter hinten sein. Und das ist sehr, sehr schwer zu steuern. Wir hören das auch in den Unterschieden zwischen den Dialekten. Na, also wer zum Beispiel das Bayerische kennt, da sind bestimmte A-Laute für uns Norddeutsche, klingen schon fast wie ein O, weil es ein bisschen geschlossener und so weiter ist und weiter hinten artikuliert. Und das kriegt man sehr, sehr schwer raus. Und deshalb haben die meisten Menschen, die eine Fremdsprache lernen, eigentlich lebenslang diesen berühmten Akzent. Juliana, ich würde gerne noch auf ein Thema zurückkommen, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben. Und dann hat es uns in eine andere Richtung verschlagen, nämlich zurück zu diesem Begriff positiver Transfer beziehungsweise negativer Transfer. Da habe ich mich gefragt, also wenn man jetzt deutscher Muttersprachler ist, dann fällt einem das Niederländisch wahrscheinlich tendenziell leichter. Aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, das gilt auch für Norwegisch und auch andersrum. Also das überrascht einen jetzt vielleicht nicht. Gibt es so Kombis, wo ein positiver Transfer zwischen zwei Sprachen sehr gut machbar ist, sehr gut entstehen kann, weil sie sich so ähnlich sind, woran man vielleicht nicht so unmittelbar denkt? Irgendwas Exotisches, wenn es um die grammatischen Strukturen geht? Ja, das ist eine interessante Frage. Also positiver Transfer ist ja die Übertragung von Eigenschaften einer Sprache auf die andere, wenn sich diese Sprachen in der Eigenschaft ähneln oder gleich sind. Dann fällt das Lernen dieser neuen Sprache leichter, weil man eben sein sprachliches Wissen, was man schon aus der Erstsprache hat, einfach übertragen kann und dann klappt das schon. In der Tat, wenn Deutsche Niederländisch lernen, gibt es viel positiven Transfer und deshalb fällt es leichter. Jetzt ist es natürlich so, häufig ähneln sich Sprachen natürlich, die auch miteinander verwandt sind. Die ähneln sich strukturell. Also das Niederländische und das Deutsche sind schon sehr, sehr eng miteinander verwandt. Das heißt, sie sind erst sehr spät in ihrer Entwicklung, haben die sich auseinanderentwickelt. Und das gilt auch für die meisten anderen germanischen Sprachen. Also das sind eben verwandte Sprachen. Norwegisch gehört dazu, Schwedisch, Dänisch, Friesisch, Jiddisch. Das Englische gehört auch dazu, aber das Englische unterscheidet sich doch in seiner grammatischen Struktur schon ganz schön stark vom Deutschen. Also zum Beispiel hat das Englische ja sehr früh angefangen, sämtliche Kasusmarkierungen und sowas abzubauen. Deshalb ist es einerseits leicht lernbar, aber das liegt gar nicht am positiven Transfer, sondern das liegt daran, dass man eben bestimmte lästige Eigenschaften, die zum Beispiel das Deutsche eine schwer zu lernende Sprache macht, im Englischen nicht mehr hat. Das heißt, es fällt auch anderen Menschen leichter, vielleicht erstmal Englisch zu lernen, weil man nicht ständig an Fälle und Kasusendungen und sonst was denken muss. Wenn man ein paar Wörter hat, dann geht das erstmal schon ganz gut. Nicht so wie im Lateinischen. Das hatte ich nämlich auch mal gehört, dass Englisch und Latein sich genau dahingehend unterscheiden, beziehungsweise vielleicht am Ende des jeweiligen Kontinuums stehen. Weil im Lateinischen sind die Fälle ja extrem wichtig, dafür dann die Satzstellung nicht so sehr. Und im Englischen ist es genau andersrum. Da sind die Wörter an sich mit den Endungen sehr, sehr leicht zu lernen. Aber die Satzstellung ist dann sehr entscheidend. Und Wörter können fast an beliebiger Position stehen. Und der Satz hat eine etwas andere Betonung und etwas anderen Fokus. Ganz genau. Das ist der riesige Unterschied zwischen der sogenannten isolierenden Sprache, wie es Englisch eher ist, oder der synthetischen. Okay, jetzt habe ich auch den Fachbegriff dazu. Danke. Ja, genau. Jetzt gibt es natürlich auch andere Sprachen. Und weil du nach exotisch gefragt hast, wir mögen natürlich das Wort exotisch nicht so sehr. Das ist so eurozentristisch und tut so, als wären wir irgendwie die Normalen und die anderen die Komischen. Aber ich weiß, was du meinst. Also Sprachen, die zum Beispiel gar nicht mit dem Deutschen verwandt sind. Also man eigentlich keine Verwandtschaft mehr feststellen kann. Da gibt es natürlich immer mal wieder einzelne Überschneidungen an einigen Punkten, wo sich die Sprachen ähneln, aber das hat nichts mit Verwandtschaft zu tun. Aber das sind dann nur sehr vereinzelte Punkte. Das Ü kommt tatsächlich in wenigen Sprachen vor der Welt. Es ist kein besonders häufiger Vokal in den Sprachen der Welt. Aber im Türkischen kommt er vor. Im Türkischen und im Deutschen. Da ähneln sich das Türkische und das Deutsche. Und das sind zwei Sprachen, die wirklich sehr, sehr weit auseinander sind, genetisch. Aber da haben sie eine Gemeinsamkeit. Das Englische und das Chinesische, also Mandarin, sind zum Beispiel zwei sehr, sehr stark isolierende Sprachen. Also es gibt keine Fälle, kein Kasussystem. Und wie du gesagt hast, ist dafür die Wortstellung sehr, sehr wichtig, um klarzumachen, welcher Teil des Satzes welcher ist. Und das ist auch nicht auf Verwandtschaftsbeziehungen zurückzuführen, aber es ist trotzdem eine Ähnlichkeit, die diese Sprachen haben. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass Mandarin nun für Englischsprecher wahnsinnig leicht zu lernen ist. Denn es sind nicht nur die grammatischen Strukturen. Oft helfen uns beim Sprachenlernen natürlich auch solche Dinge, wie dass es viele Internationalismen gibt. Na, also so einfach Wörter, die man erkennt, die über die Sprachen sich ähneln. Sehr spannende Einblicke. So ein bisschen getreu dem Motto, Sprache ist das, was die Menschen halt eben einfach sprechen und machen. Und ja, muss man gar nicht normativ drauf gucken, sondern kann man auch einfach sich anschauen, wie es ist. Und trotzdem ist es natürlich auch wichtig, das immer zu reflektieren und sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, Gedanken gemacht und reflektiert haben wir heute sehr, sehr viel. Ich habe sehr, sehr viel gelernt auf jeden Fall, Juliana. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende unserer Folge. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank für die Einblicke. Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch. Danke dir und wir hoffen, ihr da draußen habt auch etwas gelernt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.